von ihren Posten im Vatikan entfernt werden, wie heute mitgeteilt wurde. Die Maßnahmen hatte Franziskus nach der Anti-Missbrauchskonferenz Ende Februar in Aussicht gestellt. Sie sollen am 1. Juni in Kraft treten. Die Regelungen betreffen nur den Vatikanstaat. Der Opferverband Eckiger Tisch forderte Normen und Leitlinien für die Aufarbeitung von Missbrauch und die Opferentschädigung in den Bistümern in aller Welt, nicht nur im Vatikan. Das Wetter in Bayern, in der Nacht sternenklar oder nur leicht bewölkt. Tiefstwerte +4 bis -4 Grad. Morgen überall Sonnenschein bei 15 bis 21 Grad. Die weiteren Aussichten, am Sonntag keine Änderung, am Montag nur noch 12 bis 16 Grad, aber weiterhin sonnig und trocken. Soweit die Nachrichten, gleich 21.05 Uhr. Zum Verkehr A94 München Richtung Passau. Zwischen München-Riem und Feldkirchen West ist die Fahrbahn nach einem Unfall blockiert. A96 München Richtung Lindau. Zwischen Buchloe Ost und Jengen-Kaufbeuren wird wegen Bergungsarbeiten der Verkehr über die Standspur geführt. Sie können über die U32 ausweichen. Aktuell 3 Kilometer Stau. Soweit die Meldungen. Bayern 2. Hörspiel Artmix. Am Mikrofon begrüßt sie Ralf Hohmann. Die Goldene Palme, auf Französisch Palme d'Or, ist der Preis der internationalen Filmfestspiele in Cannes. Die Palma Ars Acoustica ist der europäische Preis für Klangkunst, also für Radiokunst, elektroakustische Kompositionen, elektronische Musik, Text-Klang-Kompositionen, Medienkunst und Soundart. Und da trifft es sich gut, dass Palma, zumindest im Spanischen, nicht nur Palmzweig bedeutet, sondern auch Hände klatschen. Beifall also, heute Abend für Hanna Hartmann. Die schwedische Künstlerin erhielt die Palma Ars Acoustica 2018 für ihre beiden Stücke Crush und Thirst. Der Preis Palma Ars Acoustica wurde Hanna Hartmann letzten Sommer in Ljubljana überreicht, denn im Gegensatz zur Palme d'Or, die immer in Cannes an der Côte d'Azur vergeben wird, wandert die Palma Ars Acoustica jeweils von Gastgeberland zu Gastgeberland. 2018 also Slowenien mit Ljubljana. Übrigens, dieses Jahr wird der Preis in Helsinki verliehen, voraussichtlich Ende Mai. Noch einige Informationen zur Künstlerin. Hanna Hartmann, geboren in Schweden, lebt und arbeitet zurzeit in Berlin. Sie studierte Theater- und Literaturwissenschaft, Radio, interaktive Medien und elektroakustische Musik. 2005 erhielt Hanna Hartmann den Karl-Tschucker-Preis in Donaueschingen. Ihre Stücke entstehen unter anderem für das Deutschlandradio Kultur und das schwedische Radio, das auch das letztes Jahr in Ljubljana preisgekrönte Hörspiel produzierte. Hören Sie nun Crush von Hanna Hartmann. Thank you. Hier ist Bayern 2, Hörspiel Artmix. Sie hörten Crush von Hanna Hartmann, eine Produktion des schwedischen Radios Stockholm 2018. Im selben Jahr ausgezeichnet mit der Palma Ars Acoustica in Ljubljana. Auch das nun folgende Hörspiel von Hanna Hartmann ist preisgekrönt. Thirst. Die in Berlin lebende schwedische Künstlerin erhielt dafür den renommierten französischen Hörspielpreis Prix von Nurgia Nova 2016. Das schwedische Wort Thirst heißt Durst. Und die Komponistin beschäftigt sich in ihrem Stück mit Orten, die seit langem an Wassermangel leiden. Mit ihren Mikrofonen taucht sie ein in Wasserleitungen, Brunnen und Bewässerungsanlagen. Statt Sprudeln und Rauschen erklingt dort nun Pfeifen und Röcheln. Sie hörten das Hörspiel Thirst von Hannah Hartmann. Eine Produktion des Deutschlandradios Kultur, die 2016 den renommierten französischen Hörspielpreis Prix von Nurgia Nova erhielt. Hier ist der Hörspiel Artmix auf Bayern 2. Am Mikrofon Ralf Hohmann. Die nächste knappe halbe Stunde möchte ich mich erneut der Kreativität widmen. Was ist neu? Was hat sich verändert? Zum Beispiel im Zuge der Digitalisierung. Um dieser Frage nachzugehen, habe ich mich mit Anke Büttner unterhalten, seit Anfang 2019 die neue Leiterin der Monacensia, Münchner Forschungsbibliothek und Literaturarchiv. Vor dem Gespräch mit Anke Büttner jedoch ein Rückblick. 2008 veranstaltete die Redaktion Hörspiel und Medienkunst des Bayerischen Rundfunks den Wettbewerb »Jeder ist ein Künstler. Du hast 3 Minuten«. Einige der Wettbewerbsergebnisse hatte ich in den letzten Folgen des Hörspiel Artmix bereits präsentiert. Nun zum dritten Teil dieser Wiederholung. Die Sendung aus dem Jahr 2008 moderierte Julian Döpp. Als Joseph Beuys diesen Satz prägte, jeder Mensch ist ein Künstler, hat er sich auf seine Überzeugung bezogen, dass absolut jeder Mensch potenziell kreativ ist, auch die Diktatoren oder auch der Putzmann von nebenan. Und diese Kreativität zu wecken und dadurch die Welt zu einer sozialen Skulptur umzuformen, das war für ihn eine der wichtigsten Aufgaben der Kunst. Die Aktion, unsere Aktion, Jeder ist ein Künstler, du hast 3 Minuten, die ist gestartet im Juli 2007 und sollte auch diese übliche Unterscheidung zwischen der sogenannten professionellen Kunst und der sozusagen selbstgemachten Produktion in Frage stellen. Allerdings unter den Bedingungen der digitalen Kultur, wo Andy Warhols 10 Minuten Berühmtheit, die für jeden Menschen zur Verfügung stehen, schon ziemlich großzügig kalkuliert sind. Jeder konnte bei uns Stücke einsenden, 3 Minuten höchstens. Und wie in der Kunstwelt üblich, hatten Kunstexperten die Aufgabe, als Kurator einzelne Werke auszuwählen und mit einer Laudatio zu versehen. Herausgekommen ist eine Galerie mit User-Generated Content, aber im Gegensatz zu YouTube und ähnlichen Plattformen eine inhaltlich betreute, die auch alles andere als willkürlich ist. Als erstes kommt ein Blog mit 4 Werken, die dadurch verbunden sind, dass sie die Welt in Rhythmus umsetzen. Günther Pullers Video Yellow Pages etwa verwendet dafür ein Telefonbuch, über das er sagt: Ich fand das Telefonbuch auf einer Exkursion im Wald. Ich dachte an den natürlichen Zerfallsprozess und begann das Telefonbuch mit künstlerischen Mitteln zu dekonstruieren. Seine Laudatorin, alle ausgestellten Werke bei Jeder ist ein Künstler, hatten ihren Laudator jeweils. Seine Laudatorin Dr. Doris Christoph von der K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen stellte fest, ich zitiere: Was wie die objektive Beschreibung einer künstlerischen Versuchsanordnung beginnt, offenbart sich im Verlauf des künstlerischen Machens als akustisch und visuell fein kalibriertes Percussion-Solo. Yellow Pages von Günther Puller, ein Video eigentlich, von dem wir einen Ausschnitt aus der Tonspur gehört haben. Von dem Künstler und Designer Daniel Kluge stammt eine ganz andere Videoarbeit, die das, was visuell dann wie ein klassisches Stillleben aussieht, in ein rhythmisches Tableau verwandelt, mit Bienen, mit Messern und mit Gläsern. Die Laudatio dazu kam von Professor Dan Fearn vom Royal College of Art in London und stellte fest, Zitat: Kluge besitzt ein sehr feines Gespür für die Mittel und Instrumente, die ihm zur Verfügung stehen. Was er aber auch besitzt, und das macht seine Arbeit so einzigartig, ist eine Fülle anderer Eigenschaften, die keine Software liefert. Einen wunderbaren Sinn für Rhythmus und für akustische Texturen, einen seltenen Blick für visuelle Poesie, einen großartigen Sinn für Humor. Liebe Mutter, vermisse mich nicht, weine nicht, tu so, als ob ich verreist sei und bald wieder käme. Ein kleiner Ausschnitt aus der Tonspur zu dem Video Tableau Session 3 von Daniel Kluge. Von diesen kleinen, fast privaten Rhythmen springen wir jetzt in den öffentlichen Raum, wo die Dezibel auch zunehmen. Zürich Hauptbahnhof heißt das Hörstück von Monsieur Super Tobi aka Tobias Feld. Und trotzdem geht es nicht um einen Bahnhof. Professor Dr. Eugen Blume, Leiter der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart in Berlin, schrieb in seiner Laudatio, Zitat, nicht das wirkliche Stück kakophonischer Geräusche, die diese Funktionsorte charakterisieren, interessiert den Autor,